ich werde ganz nah bei dir sein, auf der Bühne. Mich kann ja keiner sehen. Alle Schüler haben sich um sie geschart und nicken dem Mädchen aufmunternd zu. Annalena atmet tief durch und strahlt. Die Aufführung ist gerettet. In seinem Büro ist Direktor Siegmann endlich auch soweit. Er will sich gerade auf den Weg zur Aula machen, da bekommt er ein Problem mit der Türklinke. Sie lässt sich nicht bewegen. Die verklemmte Leitersprosse hält ihn gefangen. Hallo? Seine Rufe verhallen ungehört im leeren Treppenhaus. Siegmann rennt zum Telefon und reißt den Hörer ans Ohr. Doch die Leitung ist tot. Währenddessen schleicht Helene, immer noch auf der Suche nach einem Ausgang, durch das unheimliche Gewölbe. Auf einer Treppenstufe übersieht sie eine gespannte Schnur, sie stolpert und löst eine Falle aus. Blitzartig legt sich ein Seil um ihren Fuß und reißt sie in die Höhe. Im nächsten Moment hängt das Mädchen kopfüber an der Decke. Unmöglich, sich alleine zu befreien. Hilfe! Hallo, hier Direktor Siegmann. Hört mich irgendjemand? Hallo? Hallo? Siegmann versucht es inzwischen mit der Sprechanlage. Doch auch die ist tot. Schließlich geht er zum Fenster. Irgendjemand muss ihn doch befreien können. Hallo! Hallo! Im Hof entdeckt er zwei verspätete Gäste, die gerade auf den Eingang zulaufen. Hallo! Ich bin hier oben eingesperrt! Hallo! Dann erkennt Siegmann, wer da unten geht, und seine Hoffnung schwindet. Mortimer Morrison und Miss Cornfield winken ihm fröhlich zu und verschwinden im Schuleingang. Sie waren das! Natürlich! Sie waren das! Ohne auf Siegmanns Toben zu achten, betreten die beiden die Loge der Aula, die sie ganz für sich haben, und machen es sich bequem, um das Stück zu genießen. Gleich geht es los. Ida späht durch den Vorhang. Der Saal ist voll besetzt, nur Siegmanns Platz ist leer. Endlich scheint alles nach Plan zu laufen. Okay, los. Ida gibt den Schülern ein Zeichen. Der Vorhang öffnet sich. Das Spektakel beginnt. Gedeckt mit Sauerbier und Schmalzgebäck. Die frisch gebackene Kurfürstin hat